Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da, wir können uns wieder unterhalten. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, dann solltet ihr ganz einfach anrufen. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Laura, 27 Jahre, ist dran. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Laura, ja, dein Thema. Ja, mein Thema sind devot-dominante Beziehungen. Ja. Ich lebe in einer sogenannten SM-Beziehung. Du lebst in einer SM-Beziehung? Richtig. Was ist eine SM-Beziehung? Eine devot-dominante Beziehung. Das erzählst du und erklärst du uns noch ein bisschen ausführlicher. Das heißt, ein Partner in dieser Beziehung ist dominant veranlagt. Und einer in der Beziehung ist devot veranlagt. Wir mögen zum Beispiel Rollenspiele, frivoles Ausgehen und solche Geschichten. Ja, also ihr seid ein richtiges Liebespaar. Richtig. Ihr wohnt auch zusammen? Ja, wir leben seit 5 Jahren in so einer Beziehung. Bist du devot? Ich bin devot veranlagt. Du bist devot. Richtig. Wie sieht denn das im Alltag aus? Bist du in der Küche auch devot? Da bin ich eigentlich und stehe meine Frau. Genau, da stehst du deine Frau. Das heißt nur in sexueller Hinsicht. Nur in sexueller Hinsicht. Richtig. Ansonsten bist du eine ganz normale junge Frau. Ganz genau. Die auch schön normal einkaufen geht und auch ihren Mann mal zum Einkaufen gehen schickt. Ganz genau. Ganz normale Beziehung, ganz wie jeder andere auch, nur eben halt in sexueller Hinsicht ein bisschen anders. Was war denn gerade mit dem Ausgehen? Was war das für ein Beispiel? Ja, frivoles Ausgehen zum Beispiel auf Parkplätzen. Wir haben auch einen Fetisch und das ist Lack und Latex. Ja. Und mögen es zum Beispiel, uns auf Parkplätzen zu zeigen. Wie, ihr beide fahrt dann in eurem alten, klapprigen Golf? Ja, alten, klapprigen Golf vielleicht nicht, aber wir fahren mit einem Auto zu einem Parkplatz hin. Zu irgendeinem Parkplatz? Ja, es gibt so verschiedene Parkplätze. Was für verschiedene Standardparkplätze? So was gibt es? Richtig. Ich bin entsetzt. Warum entsetzt? Ja, weil ich das interessant. Ich war auf so vielen Parkplätzen in meinem Leben. Nie sah ich sowas oder ahnte, dass so etwas um mich herum vorgeht. Ja, ist aber doch ganz interessant. Also ihr kennt sogenannte Spannerparkplätze. Richtig. Wo sind die denn? Nenn uns doch mal einen. Zum Beispiel auf der A43 gibt es ein paar. A43, wo ist denn das? Bei Gelsenkirchen. Das Ruhrgebiet ist sehr versaut, ne? Immer höre ich... versaut ist relativ. Ich höre immer so ein Schweinkram aus dem Ruhrgebiet. Ich sag mal, versaut ist das, was einem keinen Spaß macht. Aber ansonsten gibt es... Jetzt wird's philosophisch. Also, ihr fahrt dann zu diesem Parkplatz. Richtig. Du hast dich in schicke Lederklamotten eigentlich... Ja, Leder vielleicht nicht, aber Latex. Latex, genau. Und dein Freund auch? Ebenfalls, ja. Und dann? Was passiert dann? Ja, dann führt er mich zum Beispiel an einer Leine über den Parkplatz. Ich muss zu diesem Parkplatz fahren. Wie abgefahren, Laura wird an einer Leine über den Parkplatz geführt. Richtig. Und dann? Ja, wir machen dann unsere Spielchen. Ich muss sagen, ich bin bi-veranlagt. Ja, schön. Er auch. Und das ist eigentlich so mein Problem. Er geht eben halt mit Männern auch ins Bett. Ja. Kommt aber nicht damit klar, wenn ich was mit Frauen mache. So ist er. Richtig. So ist er. Du bist tolerant? Ich bin eigentlich ein super toleranter Mensch. Du sagst, mach mal, aber er ist nicht tolerant. Bitte erzähl mir, wie das auf dem Parkplatz weitergeht. Ja, zum Beispiel, wir machen was im Auto. Also erst einmal führt er dich da rum. Genau, oder mit dann im Auto sitzen. Kann es denn passieren, dass dann irgendwelche Männer oder Frauen auch rauskommen und sich irgendwie mit euch in Verbindung setzen? Richtig. Aber die wie? Männer kommen an die Scheibe, lassen die Hose herunter, spielen sich an ihren Weichteilen herum und warten, dass etwas passiert. Nein. Richtig. Auf deutschen Parkplätzen? Ganz genau, nicht nur auf deutschen, es gibt auch ausländische. Das glaube ich, ja. So, dann sitzt du in Latex. Zum Beispiel im Auto. Im Auto, zum Beispiel im Auto mit deinem Freund. Richtig. Und die Scheibe ist hochgedreht. Und richtig. Gewisse Männer spielen an ihren Weichteilen vor der Scheibe. Ganz genau. Und dann? Was dann? Wir machen was im Auto. Die Männer schauen zu. Und irgendwann müsst ihr mit Kleenex die Scheiben abwischen von außen. Ist noch nicht passiert. Also so viel Abstand halten sie dann doch noch. Ja, ja, ja. Gibt es denn auf diesem Parkplatz auch Gruppensex im Auto? Richtig. Also im Sommer ist es natürlich interessanter, im Winter ist es doch ein bisschen kalt, ne? Mhm. Oder um diese Jahreszeit. Aber man erlebt schon doch tolle Geschichten dort. Erlebt man denn auch unangenehme Sachen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch sehr viel blödes Volk sich rumtreibt. Sicherlich schon, aber ich denke mal, das kann man sich doch irgendwo fernhalten. Mhm. So, also das haben wir jetzt gehört, dass ihr solche Späße macht. Richtig. Was macht ihr denn sonst noch? Was machen wir sonst noch? Das kommt ganz drauf an. Also wie gesagt, wir mögen es frivol auszugehen. Wir treffen uns auch schon mal mit Paaren. Mhm. Auch schon mal mit einzelnen Männern, weil er eben halt seine Bi-Neigung hat. Ich aber eben halt meine Bi-Neigung nicht ausleben kann in unserer Beziehung, da er da irgendwo doch ein Problem mit hat und seine Dominanz das nicht so ganz mit ihm vereinbaren kann. Wenn du sagst, frivol ausgehen, über die Parkplätze hinaus. Wir gehen auch so schon raus. Es gibt so verschiedene Diskotheken, Fetischdiskotheken, wo wir hingehen. In Köln, in München-Gladbach. Ist es dann also, dass wenn ihr alleine zu Hause seid, ja, geht dann auch diesbezüglich die Post ab? Ich muss sagen, wir sind demnach ein bisschen eingerichtet. Inwiefern? Im Bizarrbereich. Ja, erzähl es uns bitte. Zum Beispiel Kreuz, gynäkologischer Stuhl das und sonstige Geschichten. Habt ihr ein Haus oder eine Wohnung? Wir haben ein Haus. Ein Haus, wie praktisch. Ja. So, jetzt stelle ich mir natürlich in meiner versauten Fantasie vor, dass der ganze Keller nur aus irgendwelchen... ja, so ungefähr ist es dann auch. Ehrlich? Der ganze Keller vielleicht nicht. Man braucht dann noch ein bisschen Platz für die Waschmaschine, aber es ist doch schon relativ viel. Also wenn ihr denn den Abwasch dann fertig habt, Abendbrot gegessen habt, dann geht's auf den Gynäkologenstuhl, runter in den Keller oder was? Nicht immer darauf, auch mal ins Kreuz. Was ist denn mit dem Kreuz? Was passiert denn da? Ich denke mal, das ist dieses Gefühl der, ja, sagen wir mal, Hingabe, ausgeliefert zu sein. Also du wirst auf das Kreuz geschnallt, oder wie? So ungefähr, ja. Ist das, dass man so alle Viere von sich streckt? Genau, alle Viere. Und was macht er dann, wenn du Arme da an dem Kreuz hängst? Naja, man kann ja so verschiedene Spielchen dann treiben. Na, welche dann zum Beispiel? Zum Beispiel Gewichte. Wir sind auch beide gepierst. Ja. Ja, es gibt da nette Geschichten, die man machen kann. Du willst jetzt nicht zu ausführlich werden, wahrscheinlich. Genau. Ja, ich höre schon. Wie lange sagst du, wie viele Jahre seid ihr zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Seid ihr denn von Anfang an so drauf gewesen oder habt ihr es gemeinsam entdeckt? Ich muss sagen, ich habe davor schon mal in einer Beziehung gelebt mit einem Mann, der war ebenfalls bi veranlagt und hat sich dann eigentlich im Endeffekt nur für das männliche Geschlecht entschieden. Der war auch, sagen wir mal, eher ein femininer Mann. War dann immer auf der Suche nach diesem Kick und habe auch irgendwo immer so eine Beziehung gesucht. Nur ich sag mal, das ist eine Sache, wo sehr viel Vertrauen oder wo die Beziehung auf sehr, sehr viel Vertrauen beruht. Und jemand zu finden, der wirklich dominant oder devot veranlagt ist, ist ja auch nicht unbedingt so einfach. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich bin dominant oder devot veranlagt, nur die wissen mit diesem Begriff überhaupt nichts anzufangen. Das ist genauso eine Modeerscheinung wie bi sein, schwul sein oder lesbisch sein. Ja. Also ich glaube, dass ihr da wirklich ein Glückslos gezogen habt, dass, ja, ihr, eigentlich, ne, dass ihr beide so zueinander passt und dann auch noch eine Liebesbeziehung seid, dass ihr euch beide liebt. Ja, das einzige Problem ist, dass er eben halt nicht damit klarkommt, dass ich was mit Frauen habe. Das liegt dir richtig im Magen. Das, ne? Liegt mir richtig das im sagt Magen. Sie jetzt schon zum dritten Mal. Nur ist er ja dominant und kann ja bestimmen, wo der Hase langläuft. Richtig, von daher muss man irgendwo Abstriche machen. Ja, du musst dich einfach unterordnen. Richtig. Das ist deine devote Rolle. Er bestimmt das. Richtig, da bleibt man fertig, nichts anderes übrig. Laura, gelingt denn dann immer so dieser Rollenwechsel wieder ins normale Leben? Ich sag mal, es ist sicherlich etwas schwieriger, wenn da ein Gefühl oder Liebe im Spiel ist. Wenn man irgendwo eine ganz normale Affäre oder ein gelegentliche Treffen hat, eben halt in diesem Bereich, ist das sicherlich was anderes. Da spielt man eben halt nur auf dieser einen Schiene miteinander und zusammen und muss dieses Alltägliche nicht damit verbinden. Ich denke mal, wenn man in so einer Beziehung lebt, wie wir leben, ist es sicherlich nicht einfach, aber es klappt eigentlich bei uns ohne Probleme, muss ich sagen. Also ich stelle es mir nochmal vor, ihr geht dann abends in euren Porno-Keller darunter. Richtig, wir gehen auch schon mal in Porno-Kinos. Okay, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel bei dem Keller. Ihr treibt eure Spielchen, du hängst am Kreuz oder auf dem Stuhl, weiß ich was. Und danach geht ihr wieder nach oben, zieht die Puschen an und kuschelt euch ins Bett und guckt Fernsehen, oder wie? Nee, ganz so ist es nicht. Er ist auch so, dass er mich dann von der Arbeit aus oder aus dem Ort aus anruft und sagt, Laura, also heute Abend, wenn ich nach Hause komme, hast du sich so und so zu kleiden. Ne? Also es passiert nicht immer nur im Keller. Ist ja schön, nach 5 Jahren klappt das noch so. Richtig. Ja, und mit richtigem Spaß auch. Eigentlich schon, und ja. Mit großer Lust, mit der einen Ausnahme, dass du keine Frau da bekommst. Ansonsten geht es mir aber eigentlich ganz gut in dieser Beziehung, sonst hätte ich sie, glaube ich, dann auch nicht. Ich möchte noch eine Frage zu dem Parkplatz, der mich ja sehr interessiert, fragen. Ist es denn so, dass du auf keinen Fall oder dass ihr da Menschen an euch heranlasst? Ist da immer ein Abstand zwischen euch und den anderen? Ich sag mal irgendwie auf Paaren, ich meine, wir treffen uns auch so schon mal mit Paaren. Ich sag mal so, dass in so einer SM-Beziehung ist es so, das Eigentliche, der Verkehr, der findet eigentlich nur mit dem eigenen Partner statt. Darauf wollte ich hinaus. Gut, und das heißt also, ich lasse mich jetzt nicht irgendwie, auf Deutsch gesagt, von einem anderen Mann ficken. Das also ist dieses, nicht mein Ding. Dieses, ich wollte es nicht so klar fragen, also dieses passiert auf dem Parkplatz nicht. Es nee. Kann schon so, du sagst ja gar, so Gruppensexgeschichten können schon passieren. Gut, aber anfassen, okay, aber genau. Das ist eigentlich nur mit dem eigentlichen Partner. Ja. Und das ist natürlich schwer, ich sag mal, auch Leute in diesem Bereich zu finden, was wir dann auch schon öfters gemacht haben, über Kontaktanzeigen etc. Also ich appelliere jetzt an deinen dominanten Mann, falls er zuhört. Gönnen der süßen Laura doch. Gönnen der süßen Laura doch mal eine süße Frau. Ne? Kann ja nicht schaden. Macht dich ja vielleicht auch geil. Und dann würde ich ganz gerne mal wissen, wann ihr das nächste Mal auf dem Parkplatz seid. Morgen. Morgen! Ja. Ehrlich, wann denn? Morgen Abend. Morgen Abend. Ich habe ja morgen Abend noch frei, also mal gucken. Nicht im Lulu unterwegs. Nicht im Lulu unterwegs. Ja, Laura. Okay. Ich grüße deinen Mann und dich ganz herzlich. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und mach weiter so mit deiner Sendung. Wir bemühen uns. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss. Morgen Abend, Parkplatz. Brigitta, 76 Jahre. Ja. Hey. Ich grüße dich herzlich. Ja, Ruben, ich auch. Brigitta. Und zwar, hin und wieder verfolge ich deine Sendung, wenn ich nicht zu müde bin. Mhm. So unter anderem auch am letzten Freitag. Und dann kam... Unsere Sondersendung, Domian Extra? Ja, ja. Da kam der Ausdruck Gangbang, den ich noch nicht kannte. Ja, ich kenne ihn auch noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Nicht? Und als ich dann hörte, worum es ging, da dachte ich, oh Gott, das ist ja das, was du dir eigentlich auch schon lange... Nur nicht so, wie die beiden übrigens sehr sympathischen Menschen es schilderten. Ja. Ich würde keine schwarze Binde um die Augen tragen wollen. Du würdest und sehen wollen, was da abgeht. Erstmal das, würde sehen, wer zu mir kommt. Ja, kann ich verstehen. Und würde auch keinen harten Sex mögen. Ja. Also für mich gibt es nur Zärtlichkeit, Streicheleinheiten. Aber du hättest auch gerne ganz viele Männer um dich herum mal. Stelle ich mir herrlich vor. Ja. Ich bin seit 8 Jahren allein nach dem Tod meines letzten Lebensgefährten und habe seither auch keine intime Kontakte gehabt. Mhm. Woran liegt das? Ach Gott, woran liegt es? Einmal hatte ich ein offenes Bein, was ich keinem zumuten wollte, was allerdings ganz fantastisch verheilt ist. Mhm. Und jetzt suche ich per Inserat Verbindung. Hab auch sehr nette Kontakte. Suchst du Männer in deinem Alter oder auch jüngere Männer? Ja, eigentlich möchte ich gerne in meinem Alter, aber es melden sich seltsamerweise immer jüngere. Ist doch gut. Bis 18, ab 18 Jahre. Nein, ist das wahr? Die sagen doch mal, du bist 76 Jahre alt. Ja, Da melden sich 18-jährige Jungs. Ich bin erstaunt darüber. Ja, ist doch auch mal eine schöne Erfahrung da nochmal. Ja, ne? Das ist fantastisch, ne? Weißt du, ich bin gerade ganz, ganz freudig baff, dass du als 76-jährige Dame diese Gangbang-Geschichte gut findest. Ich dachte jetzt, dass du die moralische Keule schwingst und empört bist, dass man sowas macht. Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Nun bin ich allerdings seit fast Jugend an FKK-Anhängerin und bin in dieser Hinsicht sehr, sehr frei. Ne? Ich habe liebe Beziehungen gehabt, war nie verheiratet, ganz bewusst nicht. Aber hast du denn Erfahrung so auch mit Gruppensex? Das möchte ich gern. Möchtest du gern? Allerdings möchte ich es nicht in einem Sexclub. Das sind mir die Menschen zu fremd. Nun war zu jung für mich jetzt. Ja, nun war ja die Essenz von diesem Gangbang ist ja, dass eine Frau da liegt und sich wirklich von allen, von ganz vielen 20 Männern verwöhnen lässt. Ja, na so viel sollten es nicht sein. Aber du könntest dir vorstellen, also wenn es auf einem gewissen zärtlichen Niveau wäre, dass du das auch genießen würdest das wollen. Das ist Voraussetzung. Ja. Anders wäre nichts für mein Möglichen. Ja, ich habe ja auch nicht so verstanden, dass sie, die Besucherin, die Augen verbunden hat. Ich würde die Männer auch gerne sehen. Ne? Ja, sicher. Ich möchte ja wissen, wer das ist. Ja, klar. Möchte auch die Mimik dabei beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass man in dem Alter, in dem du jetzt bist, sehr große Schwierigkeiten hat, wenn man solche Sehnsüchte hat, die zu realisieren. Ja, sind gewisse Hemmungen immer noch da. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob es sich hier durchführen lässt. Mhm. Und vielleicht wäre es bei einmal auch vorbei. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber den Wunsch habe ich eigentlich schon seit Jahren. Lebst du alleine? Ich lebe lebe allein. Du lebst alleine. Ne? Sprichst du über solche Themen auch mit Freundinnen, Freunden? Also mit meinen persönlichen, normalen Freundinnen überhaupt nicht. Mhm. Ja, die wird mich wahrscheinlich für dich ganz normal ansehen. Die würden denken, die Brigitte ist bekloppt. Aber ich habe so nette telefonische, briefliche Verbindungen, ja, denen ich über alles reden kann. Ne? Mhm. Ja, du sagst telefonische Verbindung. Praktizierst du auch Telefonsex? Nein, das mache ich auch nicht. Das nicht? Mhm. Nein, also da habe ich gar keinen Gefallen dran. Mhm. Ich mache es mit, wenn der Partner Freude dran hat. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du annoncierst in Zeitungen. Ja. Welche Zeitungen sind das? Sind ich habe einmal in der Heim und Welt inseriert. Ja. Da hatte ich 600 Zuschriften. 600 Zuschriften? Ja, da muss man doch ein Gangbang irgendwie arrangieren können. Ja, das ist allerdings vor ein paar Jahren gewesen. Ne? Ja. Da waren so viele Zuschriften. Und aber dann sollte ich die alle durchlesen. 600 Briefe, lies sie mal. Und das war... arbeitete ich noch. Ne? Ja. Und in der Happy Weekend. In Happy Weekend, das ist ja ein richtiges Pornomagazin, ne? Ja, ja. Ja, ja, aber ich mich wundert, dass du dann noch nicht, dass du nicht auf deine Kosten kommst. Ja, ich... Zuletzt ist wahrscheinlich immer so ein bisschen Hemmung zu überwinden. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich unter den augenblicklichen Brief- und Telefonfreunden sowas finden würde. Ne? Mhm. Aber... Weißt du was, Brigitte? Ich will jetzt auch für dieses Frühjahr oder Sommer mal ernsthaft in Angriff nehmen. Also ich möchte und will dir nur Mut machen, wenn du Lust darauf hast und sogar die Möglichkeit vielleicht hast, dass da ein paar Leute in deinem Umfeld sind, die das mitmachen. Mach es, Mensch. Genieß es. Ja, genieße die Sexualität natürlich auch in deinem Alter, klar. Ja, und in dieser Richtung wollte ich eigentlich noch sagen, Sex im Alter, über das ja in letzter Zeit immer hin und wieder mal gesprochen wird. Mhm. Ich glaube, die Menschen in meinem Alter... sind zu gehemmt. Mhm. Dem möchte ich eigentlich ein bisschen Mut machen. Deswegen finde ich so wichtig, dass Leute wie du anrufen. Deswegen finde ich so wichtig, dass Leute wie du hier sich bei mir zu Wort melden, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass draußen unter unseren Zuschauern ganz viele sind in deinem Alter, die so denken wie du und sich nur nicht trauen, es zu sagen. Ich habe jetzt das Letzte nicht verstanden. Ja, die Lage ist nicht mehr so gut. Brigitte, ich wünsche dir, dass du auf deine Kosten kommst und dass du einen wie auch immer geachteten Gangbang irgendwann genießen kannst demnächst. Ja, mal sehen, ich will es weiter verfolgen. Und wenn du es gemacht hast, möchte ich gerne mit dir nochmal telefonieren, okay? Ja, ist gut. Alles Gute und viel Spaß. Ich werde mich dann mal melden. Das wäre sehr schön, ja. Schön. Tschüss, Brigitte. Also, tschüss. Schade, dass die Leitung jetzt so geknackt hat. Aber ich möchte euch in dem Zusammenhang sagen, unser Thema nächste Woche Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ist genau das Thema, nämlich Sex im Alter. Und ich bin gespannt auf eure Anrufe, ihr, die ihr alle etwas älter seid. Und ich möchte gerne dann mit euch über eure Sexualität sprechen, wie ihr Sexualität noch praktiziert, wenn ihr es nicht praktiziert, warum und welche Schwierigkeiten ihr habt. Oder vielleicht auch Tipps, wenn man im Alter noch besondere Wünsche hat, wie man an den entsprechenden Partner kommt, so wie Brigitte das gerade beschrieben hat. Jana, 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Jana. Jana. Ja, wir hatten am Montag schon einmal telefoniert, beziehungsweise du und meiner Freundin Tanja. Ja, gib mal eben ein Stichwort nochmal. Zu was? Ja, so im Prinzip Dreiecksbeziehung, beziehungsweise nicht Beziehung, sondern, also meine Freundin Jana und ich, wir hatten Sex. Ah, ja. Schon seit 10 Jahren. Ja. Und dann habe ich das ja meinem Mann erzählt. Und ja, und er fand es erst ein bisschen doof. Und nachher sagte er, warum soll ich denn nicht mal mit euch beiden? Ich erinnere mich gut, ja. Ja, mhm. Das ist deine Busenfreundin, ne? Das und ist meine Busenfreundin. Ihr hattet einmal mal Sex miteinander. Genau. Und ich habe euch dann auch ermutigt, wenn ihr das alle drei wollt, macht's doch, ne? Genau. Mhm. Ja, und wir haben es getan. Nein. Ja. Wann denn? Wir haben Montag miteinander geredet. Genau, Mittwoch. Nicht schnell. Ja, ja, und? Ja, und es war irgendwie super scharf. Also, die müssen wir mal für die Leute, die sich nicht daran erinnern. Also deine Freundin ist verheiratet. Ja. Habt ihr Besuch? Hallo? Hallo? Jana? Mit wem spreche ich jetzt? Hallo? Jetzt ist irgendwas abgebrochen. Ich höre nur noch meinen Hall im Hintergrund. Hallo Jana? Dann lege ich jetzt mal auf und wir versuchen das nochmal. Schade. Jetzt hätte ich gerne die Erfolgsmeldung gehört. Machen wir weiter mit Anna. Und Anna ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Anna. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, Domian. Ja, macht nichts. Also es geht darum, letzte Woche Freitag hattest du deine Sendung auf dem Rudolfsplatz gehabt, ne? In Köln, ja. In Köln, und da war ein Gast bei dir, und zwar der Klaus. Ja. Kannst dich an den erinnern, der erzählt hat, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat oder überhaupt keine Erfahrung mit Frauen hat. Genau, ja. So, und also mit 31 Jahren noch keine sexuellen Erfahrungen. Genau. Mhm. Und am Dienstag bin ich mit meiner Schwester einkaufen gegangen. Ja. Und wir standen an der Kasse, mhm, und von Weitem habe ich den schon gesehen und habe gedacht, so, ist er das oder ist er das nicht? War der da gewesen? Mhm. Ja, und ich habe erst gedacht, ich bilde mir das ein oder so, ne? Mhm. Und meine Schwester hat ihn schon ein bisschen so erkannt, hat mir aber auch nichts gesagt. Mhm. Ja, und dann ging er an mir vorbei und ich habe geguckt, wie, als wenn ich träume, ne? Mhm. Ja, und dann stand er an der Kasse, dann war ich mit meiner Schwester die ganze Zeit am Gucken und habe gedacht, spricht ihn jetzt an oder spricht ihn nicht an? Ich weiß gar nicht, woher er kam, aus welcher Stadt. Soll ich das sagen? Nee, musst du auch nicht sagen, nee, ist ja egal. Mhm. Auf jeden Fall, weil ich in dem Punkt also voll schüchtern war, mhm, habe ich gesagt zu meiner Schwester, geh du mal nach vorne und sprich den mal an. Mhm. Ja, und sie hat ihn dann angesprochen und wie ich gemerkt habe, dass er nicht weggelaufen ist oder, mhm, da bin ich, habe ich mich langsam an ihn rangeschlichen. Ja, ne? Ja. Ja, da musste sie aber wieder zur Kasse und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Ja. Und Domian, ich kann dir nur sagen, ich hatte Herzflattern, ich hatte weiche Knie, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und seit dem Tag, ja, prickelt es bei mir nur noch. Ja, also habt ihr jetzt eure Adressen ausgetauscht? Auf jeden Fall. Und ehrlich? Zwar, letzte Woche Freitag habe ich also deine Sendung auf eine Videokassette aufgenommen. Ja. Und das hatte ich ihm dann erzählt im, ja, Kaufhaus. Und so habt ihr gleich auch ein Thema gehabt dann, ne? Ja, natürlich, ja, direkt. Ja. Also das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, weil der Klaus, ich fand auch, dass der Klaus ein sehr sympathischer junger Mann war. Und ich, ja, es eigentlich nicht verstehen konnte, dass er mit seinen 31 Jahren noch überhaupt keine sexuell erotischen und keine Liebeserfahrungen gemacht, ja, hat. Ja. Ich habe mich gewundert, weil der war mir direkt von Anfang an, ja, so sympathisch gewesen. Und jetzt tritt er einmal bei mir auf und schon ist Anna da und, ja, Anna hat Herzflattern. Und wie? Also ich. Das ist ja wunderbar, ist das. Und ich konnte auch gar nicht mehr schreiben, ich konnte gar nichts mehr, ne? Ja. Und also und die hatten auf jeden Fall uns ja, also ich habe nur seine Adresse, er wollte nämlich, dass ich die Videokassette ihm zuschicke. Mhm. So, und daraufhin habe ich dann auch meine Telefonnummer und damit ich nicht so aufdringlich war, ja, also habe ich auch von meiner Schwester die Telefonnummer gegeben, ja, damit er nicht merkt, dass ich irgendwie schon, dass bei mir irgendwas im Kopf los, ja, also schwebt, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich habe, wie ich die Sendung gesehen habe, ist er mir sofort aufgefallen, absolut. Wie ist denn jetzt der Kontakt verlaufen seit also, dem Kennenlernen? Ja, also ich habe ihn gestern angerufen, da, mhm, war er aber nicht zu Hause, sondern seine Mutter. Also er hat ja doch seine Telefonnummer, ja, auch und gegeben. Die Adresse. Doch auch. Ja, ich habe es gerade anders verstanden. Ja, okay. Ja. Mhm. Und aber da er nicht zu Hause war, habe ich also der Mutter nur ausgerichtet, dass ich die Kassette nicht kopieren kann. Er, mhm, wollte nämlich eine Kopie davon haben und dass ich ihm die Originalkassette, ja, zuschicke. Und daraufhin hat er mich 2 Stunden später zurückgerufen. Und wie lange habt ihr telefoniert? Nicht lange. Ja. Ich sag jetzt mal, ein paar Minuten war das nur. Ja. Ne? Ich meine, ich kann das denn jetzt hoffentlich sein, oder hoffentlich wird es so sein, dass ihr euch mal trefft? Wir haben uns schon getroffen. Habt ihr schon getroffen? Oh, heute. Heute? Und ja, erzähl, wie war es? Ja, wir waren, also wir haben uns in seiner Stadt getroffen. Ja. Ich habe aber mich nicht getraut, alleine zu kommen. Also habe ich meine Schwester dummerweise aber missgeschickt. Du bist aber auch ein schüchternes Häschen. Oh, wie? Mann, also jetzt hättest du ja alleine gehen können. Ja, natürlich, aber ich habe mich nicht getraut. Auf jeden Fall, ja, wir haben uns in ein Eiscafé gesetzt, haben uns ein bisschen unterhalten und ich fand es so gut. Ich habe kein Wort rausgebracht. Also ich fand es gut, dass er, sagen wir mal, viel redet oder also im Klartext, ist. Du bist ganz schön von Socken, ne? Ja, und du aber könntest dich in den verknallen. Ja, aber ich habe ein Problem. Nämlich? Ich lebe in Trennung. Ja, umso besser, wenn du in Trennung lebst. Ja, aber noch bin ich ja verheiratet und ich weiß nicht, wie darauf reagiert. Wer? Er. Der Klaus. Der Klaus. Spätestens jetzt weiß er es. Ne? Ich vermute mal, dass er die Sendung auch verfolgt. Zumindest hat er mir erzählt, dass er sie öfters schaut. Ja, gestern hat er die nicht gesehen. Ja. Also ja. Anna, ich finde es erstmal eine ganz tolle Sache, dass sich da so etwas entwickelt hat. Und ich hätte es auch nie gedacht. Ja, vor allem, der ist mir so aufgefallen, da habe ich gesagt, wie ich die Sendung, ich habe ja ein paar Mal mir die Sendung, also. Ja, und ich würde auch sagen, bleib mal jetzt am Ball und spiel mit offenen Karten und wenn der Klaus Gefallen an dir findet, wird ihn das mit Sicherheit nicht abschrecken, dass du da noch in einer Phase der Trennung bist. Mhm. Natürlich nicht. Das, wenn du jetzt in einer glücklichen Beziehung leben würdest und dich neu verknallt hättest, dann wäre es kompliziert, aber so ja. Sind die Karten ja ganz gut. Ja, doch. Anna, Ich freue mich sehr, dass wir, der Westdeutsche Rundfunk, ja, so etwas da in die Gänge gebracht haben. Aber wirklich, also ihr seid ja echt prima, ne? Ja. Also, Gruß ganz herzlichen Klaus von mir, falls er heute Abend nicht zuschauen sollte. Ja. Und euch beiden wünsche ich alles Gute und würde gerne auf dem Laufenden auch gehalten werden von dir oder von Klaus, wie die Geschichte weitergeht. Alles klar. Vielleicht kann ich euch beide ja mal zusammen begrüßen in der Sendung. Okay. Ne? Meine Liebe, mach's gut. Domian, übrigens, deine Sendung finde ich echt klasse. Ne? Ich gucke die mir auch jeden Abend an. Und wenn ich einschlafe, ich nehme es mir zumindest auf. So will ich euch. Tschüss, Anna. Tschüss. So, ihr Lieben, ich werde euch zwischendurch erstmal etwas bekannt geben. Und zwar gab es ein Domian-Fan-Club-Preisausschreiben neulich. Und die pfiffige Frage dieses Preisausschreiben lautete: Die wievielste Sendung lief am 13.09.1998? Richtige Antwort: Es lief natürlich die 700. Sendung Domian. Und die Gewinnerin dieses Domian Fanclub Preisausschreibens heißt, ich sage erstmal, wo sie wohnt. Sie wohnt in Münster. Und sie ist eine Sie, die Gewinnerin. Und sie heißt Judith Hessing. Judith Hessing aus Münster hat gewonnen. Sie hat gewonnen einen Besuch hier im Studio, im 1Live-Domian-Studio. Und sie hat gewonnen ein Buch, unser Buch, Hella von Sinn, Jung Domian, Jenseits der Scham. Und die Vanessa Holz, die Chefin des Domian-Fanclubs, sie wird sich mit dir, liebe Judith, in Verbindung setzen. Ich gratuliere recht herzlich und bin gespannt, dich kennenzulernen. So, jetzt machen wir weiter mit Marion. Und Marion ist 39 Jahre alt. Stimmt's? Ja. Marion. Ja, stimmt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du klingst nicht so ganz froh. Nein, wir hatten schon mal telefoniert im November. Da hatte ich dir das erzählt von meinem Sohn Sebastian, dass er ein neues Herz und eine neue Lunge braucht. Und er ist mittlerweile verstorben. Und ich wollte dir eigentlich nur erzählen, wie er gestorben ist. Mhm. Sehr human. Also, da muss ich habe sowas ja noch nie erlebt. Na, wie denn auch, ne? Ja. Sagst du noch mal, wie alt dein Sohn war? 7 Jahre. Mhm. Und ja, wir waren bei ihm, sein Vater, seine Schwester und ich. Ich habe ihn auf den Arm genommen, im Stuhl gesessen und er war voll bei Verstand. Er hat alle Geräte von sich gerissen und er hat sich gewehrt, eigentlich zu sterben. Mhm. Weil, ist es denn noch zu den Operationen gekommen? Nein, ist es nicht mehr. Mhm. Weil erstmal, bis man eine Spenderherz und Spenderlunge gleich für einen Körper bekommt, das ist eh eine lange Zeit. Ne? Wir waren zwischenzeitlich im Herzzentrum in Berlin nochmal. Und da haben wir halt das gleiche Ergebnis bekommen. Und erzählst du doch mal, wie lange dein Junge erkrankt war? Er war eigentlich von Geburt an erkrankt, aber... Und ihr habt all die Jahre letztendlich euch auch mit dieser Krankheit beschäftigt und... Beschäftigt, ja, aber wir haben nicht die Wahrheit gewusst. Wir wussten nicht, dass es so schnell geht oder so schnell gehen kann. Und... wir waren am 20. war man noch in Berlin bei gute, schlechte Zeiten mit ihm. Ihm wurde noch ein Wunsch erfüllt vom Herzzentrum Berlin. Mhm. Wir waren noch mit den Schauspielern zusammen. Mhm. Und dann sind wir auch noch ganz normal zurückgefahren und dann halt Dienstag ist er gestorben, ne? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Und du und dein Mann, wir beide? Und die Schwester waren dabei, ganz. Ich habe ihn im Arm gehabt und habe ihn beruhigt und er hat sich gewehrt, bis er halt den Arzt gefragt hat, muss ich jetzt sterben? Und hat der Arzt gesagt, ja, Sebastian, du musst jetzt sterben. Und dann ist er ganz ruhig geworden. Er hat sich nicht gewehrt, er hat nichts mehr gemacht. Er ist ganz ruhig eingeschlafen. Er ist dann in deinen Armen eingeschlafen? Ja. Hm. Und ich habe halt Probleme, jetzt damit klarzukommen. Wann war das genau, an welchem Datum? 22. Februar. 22. Februar. Das war dein einziges Kind, ne? Nee, ich habe noch eine Tochter von 20 Jahren. Ja. ich wollte euch eigentlich nur sagen, weil ich, das war ja früher ziemlich dramatisch so, ne? Und ich wusste auch nicht, was auf uns zukommt. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass es eigentlich so sein Abschied von uns ihm ziemlich leicht gemacht wurde. Weil wir ja alle dabei sein durften oder beziehungsweise in Klammern mussten. Das gehört halt dazu. Hat er, kann man das sagen, hat er ganz am Ende Schmerzen gehabt? Ja, fürchterliche Schmerzen. Aber das hat man medikamentös sich ein bisschen abgewehrt. Nee, hat er nicht angenommen. Hat er nicht angenommen. Hat alles abgerissen. Also er hat das, er hat aber durchaus verstanden, wie ernst die Situation ist. Ja. Ne, wenn er den Arzt gefragt hat, muss ich jetzt sterben. Ja. Hat er. Wie ist es denn jetzt in der Familie? Was sagt dein Mann? Was sagt er dazu? Wie gesagt, ich bin ja jetzt erstmal, wie gesagt, ausgebrochen. Ich fahre jetzt erstmal ein paar Tage nach Schweiz. Alleine? Mit meiner Tochter. Ja. Wir mussten erstmal raus hier. Ich halte das in der Wohnung nicht aus. Ich kann nicht zum Friedhof gehen. Ich meine Sachen hängen hier und ich weiß nicht, räume ich sie weg oder bleiben sie da oder was mache ich jetzt, ne? Hast du denn jemanden, Mario, mit dem du richtig und ganz viel sprechen kannst, wo du weinen kannst? Das ist die Krankenhausseelsorge, ne? Aber die Frau hat selber ihren Vater verloren und ist auch nicht so gut drauf. Du hast gar nicht von deinem Mann jetzt erzählt, wie er das aufgenommen hat. Das kann ich gar nicht genau sagen. Wie kommt? Schwierig zu sagen. Weil ihr gar nicht richtig miteinander reden könnt, vor Trauer? Ja, so kann man sagen. Nun warst du ja durchaus auch lange vorbereitet auf diesen... Ja, seit November eigentlich. Aber man will es dann wahrscheinlich ja doch nicht wahrhaben, ne? Und wenn es dann passiert, ist es eine ganz schwere Erschütterung, ne? Ich habe das jetzt auch erst richtig begriffen in der Schweiz. Mhm. Wie gesagt, da war ich alleine. Und der Stress war weg und überhaupt der Alltag war weg. Man hatte Zeit zum Nachdenken, auch nachts und so. Und dann hatte ich auch das Gefühl, er läuft da vor mir her und dass er mich anguckt oder mir ein Zeichen geben will oder so. Wer ist denn da noch bei dir? Ja, er ist noch nicht von mir weg. Ich habe mich von ihm noch nicht irgendwie gelöst. Mario, wie hast du denn die Beerdigung verkraftet? Weiß ich nicht, ich habe eine Spritze bekommen. Ich kann es nicht sagen, den Nachmittag weiß ich, kann ich nicht mehr sagen. Also du warst anwesend schon, ne? Ja. Mario, es gibt, das weiß ich, es gibt eine bundesweite Elterninitiative von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Das sind Menschen, die Ähnliches durchmachen oder durchgemacht haben wie du. Könntest du dir vorstellen, vielleicht mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen? Habe ich schon mit einer Mutter hier aus Hameln. Hast du schon? Die hat ihren Sohn verloren, der hat einen Tumor und der hat auch fürchterlich gelitten. Verweis der Eltern ist es, glaube ich. Also aufgrund der Annonce in der DWZ hier bei uns, also in der Deistern-Weser-Zeitung, hatte sie sich daraufhin bei mir gemeldet und sie hat auch fürchterlich gelitten. Also mit der habe ich schon Kontakt aufgenommen. Und sie hat auch zu mir gesagt, das wird mindestens 2 Jahre dauern, bis man das begriffen hat, was überhaupt passiert ist. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Tochter? Sehr gut. Sehr gut. Lebt die in eurer unmittelbaren Nähe? Oder wohnt sie zu Hause noch? Nee, also jetzt im Moment ist sie zu Hause. Die schläft sogar in dem Zimmer von ihrem Bruder. Weil sie selber damit nicht klarkommt. Also liebe Marion, ich glaube, dass es gut ist, mit Menschen zu sprechen, die ein ähnliches Schicksal haben. Ich weiß. Deswegen glaube ich, dass so ein Kontakt, von dem du gerade erzählt hast, auf jeden Fall gut ist. Das Schlimmste und das, was dir passieren könnte, ist, wenn du dich zu sehr einkapselst in deinem Schmerz und in deiner Trauer. Habe ich das jetzt immer gemacht, ne? Weil ich immer Stärke zeigen wollte. Aber es geht nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich habe immer bis jetzt habe ich immer versucht, stark zu sein. Nein, du musst doch nicht stark sein. Du kannst, lass alles allem freien Lauf, was in dir ist. Und wenn du unheimlich weinen musst, dann wein. Du musst nicht stark sein. Du kannst doch nicht zum Friedhof gehen, ne? Doch, am liebsten würde ich morgens hingehen und abends wieder weggehen. Aber ich habe Angst, weil der so im Wald liegt, so alleine hinzugehen, ne? Weil, hier gesagt wird, dass man da vielleicht überfallen werden könnte, oder? Aber das heißt, du gehst oft hin, am Tage. Mhm. Finde ich zum Beispiel auch wichtig. Du hast Besuch, ne? Du hast da jemanden im Hintergrund. Ja. Mhm. Wer ist das? Das ist meine Nachbarin von oben. Also mit der du auch reden kannst darüber. Ja. Liebe Marion, ich möchte erstmal, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen noch ein wenig redest. Ja. Ne? Du legst auf und der Peter ruft dich, sobald es geht, ich glaube, es geht sogar relativ schnell, ruft dich an. Ja, ist gut. Da möchte ich dir von Herzen sagen, dass mir das so leid tut, dass du dein Kind verloren hast. Ja, aber ich glaube, ich sage mir selbst, für ihn ist es eine Erleichterung. Er hätte es sowieso nicht geschafft. Mhm. Denn eine Herz- und Lungentransplantation, also... ist ein unglaublicher Eingriff, eine unglaubliche Belastung. Und was ihm da erspart ist. Ja, ne? Bloß, wenn man sich vorstellt, also wenn ich jetzt im Nachhinein... In dem Moment war es für mich ein Schock. Mhm. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, was er leiden musste, in meinen Armen da zu liegen, die Lippen wurden blau und er hat alles von sich gerissen, wollte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und dann hat er gerufen, Nadja weg, Nadja weg, das ist seine Schwester, die sollte das wohl auch nicht sehen, denke ich mir mal. Was hat dann gerufen, Fingernägel schneiden, gesundes Trinken, also so Sachen, die sind noch so abgelaufen, was er sich halt vorgenommen hat und nicht mehr erledigen konnte. Ne? Sind zwar Kleinigkeiten, aber... Es gibt letztendlich keinen Trost, wenn man einen Menschen verloren hat. Aber so ein Gedanke, den du gerade auch formuliert hast, hilft schon auch ein wenig. Nämlich, dass ihm noch schlimmeres Leiden erspart geblieben ist. Dadurch, dass er jetzt gestorben ist. Denn die Chancen, dass er... Das hätte er nicht geschafft. Natürlich fragt man sich, warum man so ein Schicksal haben muss und warum der Kleine so ein Schicksal hatte. Aber es ist gut, dass er nicht noch viel mehr leiden musste. Aber wie gesagt, ich danke wirklich dem Krankenhaus, dass der Arzt und die Schwestern so human waren. Also es war nicht so steril und so. Sie haben Kerzen angezündet und... haben ihn dann selbst angezogen und ich habe auch gesagt, er möchte bitte so bleiben, es soll keiner mehr an ihn rangehen und da, dass mein Feind angezogen ist, er hat den Schlafanzug an und sei das reicht so, bitte lasst ihn jetzt in Ruhe, er braucht jetzt seine Ruhe, ne? Wie lange warst du dann noch in dem Krankenzimmer? Eine Stunde. Wir haben uns mittlerweile dann rausgeschickt. Ja. Dann haben sie ihn angezogen, weil er hatte ja nichts mehr an, weil er ja alles ausziehen wollte. Und dann hatte ich halt in dem Moment nur noch einen Schlafanzug zum Ersatz da. Und dann habe ich gesagt, zieht ihm den an und so soll er dann auch bleiben. Ja, ja. Ich möchte nicht, dass er noch gequält wird und daran rumgefummelt wird. Und dann sein Teddy und seine Decke und sein Nulli, was er alles so lieb hatte, das habe ich ihm mitgegeben. Also Marion, wir machen das jetzt so. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay. Und ich sag nochmal, dass ich es sehr gut finde, wenn du mit anderen Eltern diesen Kontakt aufbauen würdest, die auch ihre Kinder verloren haben. Ja, versuche ich auch. Und sei nicht mehr stark. Sei so, wie es dir zumute ist. Das ist genau das Richtige. So fühle ich mich auch im Moment. Ich habe es jetzt die letzten 3 Wochen versucht, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich habe immer versucht, stark zu sein, aber es klappt nicht. Ja. Okay. Liebe Marion, leg mal auf und das Telefon klingelt gleich ja, wieder. Ja, okay. Tschüss. Tschüss, Marion. Jetzt haben wir 1.39 Uhr und 39 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.41 Uhr und 14 Sekunden hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr mich anrufen zu allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und bevor wir weitermachen, gibt es jetzt eine kleine Domian-Postecke. Ich habe einen Brief bekommen von Rolf aus Stuttgart und er schreibt: Hallo lieber Domian, bei deiner Sendung 1.3.99 hattest du ein ganz besonders geschmackvolles Hemd mit Blumenmuster an. Ihr werdet euch alle daran erinnern. Kannst du mir sagen, wo ich solches bekommen könnte? Würde Größe 42 bis 43 brauchen. Bin Rentner und 60 Jahre alt, aber noch sehr, sehr jung. Also ich habe mir das natürlich schon gedacht, dass das Hemd groß ankommt bei euch. Ich kann euch aber nicht sagen, wo man es kaufen kann, denn ich habe es gefunden in meinem Fundus, ganz tief unten und hinten im Kleiderschrank lag es, und ich habe es vor 10 Jahren gekauft und kramte da so ein bisschen rum und dachte mir, das wäre was Pfiffiges, zieh's doch mal in der Sendung an. Es hat sehr polarisiert, es gab auch böse kritische Stimmen zu diesem Hemd, also ich kann nicht mehr sagen, woher ich es habe. Dann ein Brief von Volker aus Detmold und er schreibt: Lieber Jürgen, als langjähriger Zuschauer deiner Sendung sah ich am letzten Freitag Domian extra. Herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen guten Idee, die deine Gäste endlich auch sichtbar macht. Ich schreibe dir aber, weil mich die junge Frau, die unter der Regie und der Aufsicht ihres Herrn, in Anführungszeichen Gangbang praktiziert, tierisch aufgeregt hat. Nicht nur, dass sie diese Form von Sex für sich entdeckt hat, sie ist auch noch so abgrundtief blöd und unterbelichtet, ihren Kindern ausführlich davon zu erzählen. Ich bezeichne das, was diese Frau mit ihren Kindern anstellt, als Kindesmissbrauch. Lieber Volker, ich sehe das nicht so. Ich weiß, dass man da geteilter Meinung sein kann, aber ich finde das eine harte Anschuldigung und hatte durchaus den Eindruck, dass die Frau verantwortungsvoll auch mit ihren Kindern umgeht. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine heikle Sache und da muss man ja auch nicht einer Meinung sein. Dann schreibt Markus: Mein Name ist Markus. Ich habe mir meine Schamhaare rasiert. Ich habe aber irgendeinen komischen Ausschlag jetzt bekommen, so rote Punkte, fast wie Akne. Ich bin erst 15 und habe viel Angst, zum Arzt zu gehen, wenn das meine Mutter herausbekommt. Weißt du, lieber Domian, was das für ein Ausschlag ist? Bitte hilf mir. Lieber Markus, ich glaube, ich will keine große Ferndiagnose machen. Ich glaube, das ist ganz harmlos. Diese kleinen roten Pickelchen, die vergehen auch wieder. Vielleicht solltest du das Ganze ein bisschen desinfizieren mit Aftershave oder so, aber das könnte auch sehr arg brennen. Ich glaube, das liegt ganz einfach an der Schamhaarrasur. Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist. So, und dann ein sehr schönes Fax, eines der schönsten überhaupt, was wir je bekommen haben. Lieber, fängt schon sehr gut an, lieber Dominan. So werde ich ja gerne angesprochen. In deinen Beiträgen vermisse ich einen Schlusspunkt. Zum Beispiel bei den vergewaltigten Mädchen gestern. Sie legt auf und du kommst gleich zum nächsten Anrufer. Schön wäre doch ein Satz danach, wie zum Beispiel: Das ist ja ein Ding. Oder: Na sowas. Oder: Das gibt's ja gar nicht. Tschüss, Thomas. Also, wenn irgendwas besonders hier passiert, sage ich dann immer demnächst: Das ist ja ein Ding. Oder: Das gibt's ja gar nicht. Oder vielleicht auch nur: Na sowas. Und es geht weiter mit. Das war die Meinung von Thomas. Ende der Postecke. Und jetzt ist nochmal die Jana dran. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jana. Ja, hallo. Was war denn gerade los? Ach, ich weiß nicht. Auf einmal habe ich nur noch einen Widerhall gehört. Ja, ich auch. Und danach dich nicht mehr. Also nochmal, du bist eine junge Frau, ja. Du hast eine Freundin, die Freundin hat einen Mann. Nein, ich habe den Mann. Du hast den Mann, genau, so war das rum. Du hast den Mann. Genau. Und du hast mit deiner Freundin mal ein bisschen Sex gehabt von einer Weile. Ja, genau. Und dann kam die Idee, doch zu dritt was zu machen. Ja. Wir beide haben uns unterhalten am Montag. Montag, ja, war das. Genau, Montag. Und Mittwoch ist es schon passiert. Ja, Mittwoch. Der flotte Dreier. Der flotte Dreier. Wie kam es denn dann dazu? Ach, wir haben wieder zusammengesessen. Meine Freundin und ich wollten eigentlich Berichte schreiben. Ja. So ganz harmlos. Und dann haben wir irgendwie wieder eine Flasche Wein aufgemacht. Mein Mann kam dazu von der Arbeit. Und der Mann, müssen wir hinzusagen, der wusste ja von eurer Liaison, ne? Ja, der, ja. Den hattest du ja informiert. Mhm. Und das fand er halt, also die Vorstellung fand er sehr, sehr erregend. Ja. So, und dann saßt ihr beiden hübschen Mädels da und trankt Wein. Genau. Dein Mann kam rein und sagte: Hallo. Ja, genau. Ja, hallo. Und wie ging es dann weiter? Dann setzte er sich und irgendwie trank er dann auch Wein. Ja. Und haben alle ganz viel Wein getrunken. Und dann haben meine Freundin und ich angefangen, so ein bisschen zu tanzen. Ja. Und dann hat er gesagt, auch noch so plump, los, zieht euch jetzt aus. Das hat er gesagt? Ja. Geht aber ran. Eigentlich ironisch. Ach so. Dann haben wir gedacht, so, okay, ne, wenn er es jetzt braucht, dann soll er es jetzt haben. Dann haben wir... Er saß auf dem Sofa? Er saß auf dem Sofa und... Ihr beide habt getanzt und er hat gesagt, zieht euch jetzt aus. Ja, genau. Ja, guter Spruch. Ja. Ja, und dann? Und dann haben wir uns so gegenseitig entkleidet. Ja. Und dann kam er auch dazu und hat uns irgendwie, ja, so ein bisschen bekrabbelt und gestreichelt. Ja. Dann haben wir ihn nochmal ausgezogen. Also ganz... Wie geil! Ja. Wie abgefahren. Und dann sind wir irgendwann, ja, lagen wir dann auf dem Boden und haben uns... Meine Zuschauer, mein Publikum, Sodom und Gomorra. Ja. Auf dem Wohnzimmerfußboden. Genau. Ihr drei. Wir drei. Jana, ihr Mann und die Freunde. Und Tanja, genau. Jana und Tanja, genau. Tanja ist die Freundin. Genau. Ja, und wir haben noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Das heißt, also auch keinen bitteren Nachgeschmack, wie wir dachten. Ja. Ja, aber so sehr habt ihr das auch nicht gedacht, ne? Nach dem Gespräch klang das doch recht optimistisch alles. Ja, eben. Mhm. Und vor allem deine Meinung hat uns auch irgendwie nochmal... Ermutigt. Ermutigt, ja. Genau. So, jetzt ist das einmal passiert. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Ist das jetzt ein exotisches Erlebnis gewesen oder kann es sein, dass das öfter mal vorkommt? Ja, ich glaube, es kommt nochmal öfter vor. Also, und du bist auch überhaupt nicht eifersüchtig, wenn deine Freundin Tanja deinen Ehemann begrabbelt? Nee. Überhaupt nicht? Gar nicht. Überhaupt nicht. Nee, wir kennen uns halt schon alle so lange. Und ja, nun gut. Ich kenne auch viele Leute so lange und es käme nie dazu. Also. Nein, aber irgendwie ist das, weiß ich nicht, das Vertrauen da, dass sie ihn mir nicht ausspannt oder sowas, glaube ich. Das, also daran denke ich gar nicht. Ist das jetzt so eine... Ist das ein wie könnte man das beschreiben? Ist das jetzt eine freundschaftliche Runde mit Erotik? Oder könnte es sein, dass da so eine richtige Dreier-Liebesbeziehung sich entwickeln könnte? Also auch herzensmäßig, also nicht nur Sex. Ja, daran wäre zu denken, weil wir sind eigentlich sehr, sehr tief befreundet. Ja, gute Freunde, und da ist es die Frage auch schon schwierig. Ne? Auch schon in dieser Dreierkonstellation. Manchmal ist Liebe und Freundschaft ja ganz nah beieinander. Genau. Ne? Ja. Und wenn dann die Sexualität noch dazukommt, dann ist es Liebe. Ne? Ja. Ja. Mensch, du wirkst doch ganz beglückt, ne? Ich bin irgendwie schon seit Tagen euphorisch. Entrückt. Ja, sind wir irgendwie alle. So. Tanja ist dann aber irgendwann nach Hause gegangen? Ja, Tanja fährt dann... Nein, Tanja hat noch bei uns geschlafen. Wir sind dann dritten morgens aufgewacht. Ist dann mit in euer Ehebett gegangen? Ja, wir haben dann mitgenommen. Das wird ja immer doller. Ja, dann haben wir gefrühstückt am nächsten Morgen. Ja. Und jeder ist irgendwie zu seiner Arbeit gefahren. Ja. Und dann nachher wieder... Tja. Eine schöne Geschichte. Ja, finde ich auch. Nee. Wir haben es auch wirklich nicht bereut. Ja. Nee, gar nicht. Ich hoffe, dass es noch weiterhin so bleibt. Ja. Ja. Also, Jana, noch steht überhaupt nicht fest, wann wir wieder ein Domian extra machen. Ja. Aber du oder ihr wärt willkommene Gäste. Ich würde euch gerne kennenlernen. Ja. Ich halte euch alle natürlich auf dem Laufenden, wenn da wieder was geplant ist. Und dann müsstet ihr mir erzählen, wie das weitergegangen ist. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation, das findet man nicht alle Tage, glaube ich. Das würden wir machen. Ja. Wir sind Domian-Junkies. Ich grüße Tanja. Ja. Ich grüße Jana. Und wie heißt der glückliche Mann? Jan. Jan, wie lustig. Jana, Jan und Tanja. Ja, genau. Wie putzig. Süß. Ich wünsche euch alles Gute. Ja. Und viel Spaß, eine gute Freundschaft, weiterhin eine tolle Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Und gut, dass es deine Sendung gibt. So, finde ich auch. Total klasse, wirklich. Dankeschön. Ich lebe immer vor der Glotze. Okay, tschüss, Jana. Tschüss. Wie nett. Wie nett. Lukas, 22. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen, ja. Ja. Lukas. Ja. Über was reden wir beide jetzt? Also mein Thema ist, ich habe im September 97 meinen Zivildienst in einer Schule begonnen. Und zwar ist das eine Gesamtschule und in dieser Schule sind Behinderte also integriert worden in Klassen. Ja. Also halt normale Schüler halt, wo die halt Unterricht gemacht haben, wurden halt behinderte Schüler integriert. Und meine Aufgabe war es halt, in dieser integrierten Klasse halt diese behinderten Kinder zu beaufsichtigen, beziehungsweise... Also du musstest dann während des Unterrichtes auch dabei bleiben? Genau. Wie behindert, welche Behinderungen hatten die Kinder? Also es waren, also ich hatte zwei Kinder, also es waren drei oder beziehungsweise vier Kinder, also waren auch einige Lernbehinderte dabei und ich hatte halt zwei Kinder, die hatten Down-Syndrom. Mhm. Beschreib mal die äußeren Merkmale dieser Krankheit. Also es waren Kinder, die halt wenig Lernfähigkeiten besaßen und wie soll ich das beschreiben, irgendwie schlecht artikulieren konnten, also schlecht sprechen konnten und ich weiß auch nicht, wie das... Ja. Das war 97. Das war 97. Während deines Zivildienstes. Gut, ich habe also, ich hatte ziemlich viele Stunden mit denen alleine verbracht und habe denen halt Aufgaben gegeben, zum Beispiel halt Buchstaben sollten sie halt nachschreiben. Also es waren einige Stunden, waren ja halt schon mit den normalen Schülern zusammen und es waren halt auch einige Stunden, wo ich halt mit denen alleine verbracht habe und irgendwie welche Aufgaben oder Spiele mit denen gemacht habe oder in der Mensa bin ich mit denen essen gegangen und so weiter. Jetzt erzähl mir, warum du heute anrufst und was das miteinander zu tun hat. Genau, pass auf. Und eines Morgens kam ich dann halt, es war zwei Tage vor Nikolaus, kam ich halt in die Klasse und ich dachte mir halt nichts Böses dabei und ich habe mich dann mit den Kindern befasst. Im Unterricht selber, ich kam auch manchmal im Unterricht selber, wenn halt Unterricht war, mich mit den Kindern halt irgendwelche Hausaufgaben am Arbeiten gewesen und dann meinte dann eine Lehrerin auf einmal, ich sollte doch bitte mal schnell ins Sekretariat gehen und dann bin ich auch schnell gegangen und dann war halt der Direktor und der Organisationsleiter und haben mich dann angesprochen, die beiden Kinder hätten unabhängig voneinander zu Hause erzählt, ich hätte sie sexuell genötigt. Tja. Wie alt waren die Kinder? Bitte? Wie alt waren die Kinder? So 12 waren die. Ja. 12. Das war natürlich, kannst du dir vorstellen, für mich ein sehr Schlag. Ja, sehr schön. Und du hattest nichts gemacht. Ich hatte natürlich nichts gemacht. Ich muss dir sagen, also für mich waren diese Kinder wie so ein Hobby, weißt du? Also ich habe mir zu Hause wirklich immer Gedanken drüber gemacht, was kannst du am nächsten Tag mit denen spielen, was... So, das ist ja natürlich eine ungeheure Anschuldigung. Das ist wahr. Wie hast du dich da zur Wehr gesetzt? Was hast du gemacht? Also ich habe, für mich war das so, weißt du, ich habe gedacht immer, das muss doch für die klar sein, dass ich es nicht war. Mhm. Ich habe zunächst erstmal gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wirklich nicht gesagt, dass ich es nicht war. Hast du mit den Kindern auch darüber gesprochen, wie sie zu der Anschuldigung kommen? Oder hat man dich direkt ferngehalten von den Kindern? Man hat mich ferngehalten von den Kindern. Ich hätte auch nicht mit den Kindern sprechen können, weil es ist kein... Wie erklärst du dir denn diese Anschuldigung, wenn die beide unabhängig voneinander das sagen? Ich weiß es nicht. Also, pass auf, also die haben mich halt ins Sekretariat gerufen halt und sie haben mir halt erzählt, auch was ich gemacht haben sollte. Was denn? Also, pass auf, halte ich fest. Das ist natürlich ganz krass jetzt. Also, ich hätte... mit einem Pinsel hätte ich sie halt irgendwie in Genitalbereichen berührt. Also ich hätte sie eingeführt im Afterbereich und so weiter. Waren das zwei Mädchen? Nein, es waren Junge und ein Mädchen. Tja, und ich kann dir vorstellen, also ich war natürlich total fertig. Ich war fix und fertig. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wie bist du da rausgekommen? Wie ich da rausgekommen bin? Pass auf, ich bin dann halt schnell meine Sachen holen gegangen. Ich habe mich da irgendwie auch gar nicht eingelassen auf dieses Gespräch, weil ich dachte auch immer, dir müsste es doch klar sein, dass ich das nicht war. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich war vorher auch auf dieser Schule, ich habe da mein Abitur gemacht und diese ganzen Lehrer, die kennen mich auch. Lukas, wie ist die Geschichte ausgegangen? Also die Geschichte ist so ausgegangen, dass ich erstmal eine Zeit lang nichts gehört habe und die ganzen Lehrer auf der Schule haben halt... Also ich wurde suspendiert und die ganzen Lehrer haben natürlich Versammlungen gemacht von den ganzen Schülern und von den ganzen Kindern, haben dann natürlich bereits verkündet, dieser Zivi, der Lukas, hat dies und das gemacht. Wie ist es dann für dich ausgegangen? Ja, und jetzt läuft halt ein Verfahren, jetzt erst. Jetzt läuft ein Verfahren? Ja, 97 habe ich halt da angefangen. Ja. im November, September 97. Das heißt also, du wirst jetzt irgendwann vor Gericht stehen, deshalb? Ja, das Verfahren läuft jetzt erst, es ist also ganz frisch. Also jetzt auf einmal ist was angekommen bei der Staatsanwaltschaft. Ja, und die ganze Sache wird dich jetzt noch unter Umständen eine ganze Weile beschäftigen. Ja, und du sagst ganz klar, es ist völlig an Haaren herbeigezogen, ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ja, und du hast die Anschuldigung jetzt am Hals. Ja, genau. Und das ganze Lustige an der ganzen Sache ist, ich habe mit einem anderen Zivi, mit einem guten Freund, der auch mit mir Abitur gemacht hat, da angefangen. Und er wurde auch beschuldigt, also so ein paar Monate später, wurde er auch beschuldigt, das zu machen. Und wir haben uns halt in der Zivi-Zeit mal in den Pausen aufgehalten beim Hausmeister, weil wir keinen Raum hatten, irgendwie uns aufzuhalten. Und der wurde jetzt auch beschuldigt. Also auch, Lukas, ich schlage mal Folgendes vor. Die Sache fängt jetzt gerade an, die Gerichte zu beschäftigen. Ja. Wir würden gerne mit dir, euch in Kontakt bleiben. Ja. Und weiter informiert werden. Wir verbleiben jetzt mal so, dass wir dich in, sagen wir mal so, in 4 Wochen nochmal anrufen. Ich würde gerne an diesem Fall ein bisschen dranbleiben. Ja. Und uns weitere Informationen dann hier gibst und erzählst. Ja, sollen wir das mal so machen? Ja, mache ich gerne. Ja, also du wirst von uns angerufen und wir werden uns weiter unterhalten und du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, okay. Wunderbar. So machen wir das, Lukas. Ich danke dir. Tschüss. So, tschö. Jetzt haben wir noch Steffi. Steffi ist 25. Hallo, Domian. Ja, Steffi. Erstmal großes Kompliment an deine Sendung und auch an dein Buch Jenseits der Scham. Auch Grüße an Hella. Danke. Sehr klasse Buch. Ja, ich habe noch mal eine ganz kleine Anekdote zu erzählen. Passt eigentlich ein bisschen besser zum Thema vom letzten Dienstag. Da ging es ja ums Thema Schlaf. Ja, aber Steffi, geht bitte ganz nah an den Telefonhörer. Ganz nah an den Telefonhörer. Ja. Hörst du mich jetzt besser? Viel besser. Gut. Und zwar habe ich eine kleine Einschlafmethode. Vielleicht hilft die ja bei dir. Ich habe ja gehört, dass du auch manchmal so Schwierigkeiten hast, nach deiner Sendung einzuschlafen. Ich bin der Gebeutelte in Sachen Einschlafen. Ja, eben. Und deswegen habe ich eine Methode, die auf jeden Fall hundertprozentig bei mir immer zieht, egal wie schrecklich der Tag vorher war. Ich muss noch was zur Kneipe gleich sagen, aber erzähl du erst. Ah ja, gut. Und zwar höre ich seit 15 Jahren, also ich werde nächste Woche 25, und ich höre seit 15 Jahren jeden Abend die gleiche Benjamin Blümchen-Kassette. Und zwar Benjamin in Afrika. Und ich kann dir versprechen, das ist die hundertprozentige Einschlafhilfe. Du meinst, aber nur die A-Seite. Also Benjamin in Afrika, die A-Seite. Genau. Ich werde sofort morgen mehr Benjamin Blümchen kaufen. Ja, die A-Seite, Benjamin Blümchen in Afrika. Ja, ist total klasse. Also super entspannt und friedlich und also richtig nett. Der eine Tipp mit den kalten Waden. Ja, genau. Hast du das ausprobiert? Ich habe das ja auch gehört. Hat nichts genutzt. Gebracht? Nein, der Strahl war so satter ging es nicht mehr. Ja. Und so kalt, aber es hat nichts genutzt. Oh Mensch. Umso gespannter bin ich auf Benjamin Blümchen. Ja, probier das mal. Also im Dunkeln, ne? Im Dunkeln, ja klar. Einfach so sich auch so auf leise Lautstärke natürlich und so. In diese Welt dann hineingeben. Ja, genau. Benjamin Blümchen in Afrika. Genau. Danke für diesen schönen Tipp. Ja, bitte schön. Steffi, mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns, von Domian. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Freaks im Hintergrund, bei Gerhard Baas, bei Wolfram Spikowski, Peter Dunajski, Anne Buchholz, Marc Sommer, Andrea Feist, Mathilde Kohl und Peter Ofsianowski. Ein Thema habe ich vorhin schon angekündigt, ich sage es nochmal, nächste Woche Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Sex im Alter. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und bin gespannt auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Dann sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.